nicht mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran. Er gibt dich mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran. Er fährt keinen BMW, hat kein Geld in Portemonnaie. Er fährt keinen BMW, hat kein Geld in Portemonnaie. Er gibt dich mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran. Er fährt keinen Mercedes, denkt er ist was Besseres. Er fährt einen Mercedes, er denkt, er ist was Besseres. Er gibt dich mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran. Er fährt einen Opel, er denkt, er ist ein Model. Er fährt einen Opel, er denkt, er ist ein Model. Er gibt dich mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran. Er fährt einen VW, er kann nicht mal ABC. Er fährt einen VW, er kann nicht mal ABC. Er gibt dich mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran. Er gibt dich mit Auto an, ich weiß nicht, was ist cool daran.